Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 155 mit Steeler's Wheel, Lindisfarne, Archie Chapp, Livin' Color, Lee Dorsey, Benny Spellman, Dave Bartholomew, The Scatterlights, Marion Brown, Ernestine Allen, Billy Boy Arnold, Merle Travis und Rap Noakes. Diese Folge von Framats musikalisches Fundbüro mit einem Lied aus seinem Spätwerk O Mi O Mai aus dem Jahre 2018. Einst kam der schottische Sänger und Liedermacher 1963 nach London, der Arbeit wegen brachte dann als Musiker 1970 bereits sein Debütalbum heraus, war Gründungsmitglied der Band Steeler's Wheel, die wir im Anschluss hören werden, und deren größter Hit Stuck in the Middle with You von 1972 immer noch in diversen Radiostationen, deren Zielgruppe die ältere Generation ist, gespielt wird und auch bei der englischen Folkband oder Folk-Rock-Band Lindisfarne mischte Rap Noakes mit, wenn auch nicht als festes Bandmitglied. Wir hören nun die schottische Band Steeler's Wheel mit I Get By von 1972, produziert von Jerry Lieber und Mike Stoller, die schon Elvis und die Coasters in den 50er und 60ern mit Songmaterial versorgten und zum Teil sogar produzierten. 2 Jahre vor I Get By nahm Lindisfarne 1970 Down auf. Took me on a pleasure trip. But the waves got high and sunk the ship, and the captain was mad, and so was his crew, and they all looked just the same as you. Oh, you took me high. Wir bleiben geografisch zwar in Europa, musikalisch fanden sich im Decca-Tonstudio in Paris, Frankreich im November 1969 aber US-amerikanische Musiker ein, die im Free Jazz und im Blues zu Hause waren. Black Gypsy war eine LP von Archie Shepp mit sehr losen Sessionaufnahmen. Zur Abwechslung hören wir den Tenorsaxophonisten Archie Shepp mal am Sopransaxophon, Sonny Murray an den Drums und zum Beispiel auch Leroy Jenkins an der Viola. Diese Musiker standen für Jazz bzw. Free Jazz, während der Mundharmonikaspieler Julio Finn, eigentlich Gus Arnold, und der Vokalist Chicago Bo eher aus der Blues-Ecke kamen. Zu dieser Zeit, das heißt ein paar Jahre nach John Coltranes Tod, wurde der US-amerikanische Free Jazz weitaus offener in Europa als in den USA empfangen, was nicht zuletzt daran lag, dass damals ein kultureller Umbruch stattfand, von der Nachkriegszeit weg hin zu einer sich öffnenden Gesellschaft. Jedenfalls deutete sich das damals ein klein wenig so an. Thank you. would that make me a thief? If so, let it be. Yeah. Lisa. I'm standing at the altar as they play the wedding march. I'm in a black tuxedo with my collar full of stars. From this nightmare in a pearl of sweat. Oh, no, no, no, no, not that again. Yeah, yeah, yeah. I'm not going, love with a piece of me. And get to you. Das war Livin' Color mit Love Rears Its Ugly Head. Bandleader und Gitarrist Vernon Reid war gut 10 Jahre davor Teil von Chen Jacksons Decoding Society, einem Schlagzeuger, der schon mit Ornette Coleman, Cecil Taylor oder Albert Ehler gespielt hatte. Das war in den 60er und frühen 70er Jahren die Avantgarde im Jazz, zu der man unter anderem auch das Art Ensemble of Chicago und Archie Shepp zählte. Nach Livin' Color produzierte Vernon Reid und spielte mit James Blood Ulmer Platten bzw. CDs ein. James Blood Ulmer wiederum hatte sowohl mit Ornette Coleman als auch mit Shannon Jackson zusammengearbeitet. Wir bleiben der Black Music treu und gehen musikalisch nach New Orleans und hören uns rückwärts vom Jahr 1969 in die 50er Jahre. Lee Dorsey, Give It Up, Benny Spellman aus den frühen 60er Jahren, Lipstick Traces und dann aus den 50er Jahren Dave Bartholomew mit Shrimp and Gumbo. Get it and bring it home. Give it up, give it up.

Morrissey wie auch Benny Spillman kamen aus dem Umfeld des Pianisten, Songschreibers und Produzenten Alan Toussaint. Im Gegensatz zu der Karriere von Benny Spillman war die von Lee Dorsey weitaus länger, erfolgreicher, obwohl beide etwa zur gleichen Zeit ins Musikgeschäft eingestiegen waren. Das liegt vor allem daran, dass Lee Dorsey einige Klassiker aufgenommen hatte, Working in a Coal Mine, Ride Your Pony, Ja, Ja, während Benny Spillman nur auf einen Klassiker als Begleitsänger eines anderen Sängers, nämlich Ernie Cado, zu hören war und zurückblicken konnte. Mother-in-Law ist ein Klassiker des Rhythm and Blues, aber das nutzte Benny Spillman für seine Karriere nicht sehr viel, weil das kaum jemand wusste. Lipstick Traces war zwar auch relativ erfolgreich, weist auch einige Ähnlichkeiten zu Mother-in-Law auf, aber ist im Strudel der Zeit dann doch irgendwie untergegangen. Dave Bartholomew war in den 50er Jahren das, was dann in den 60ern Alan Toussaint wurde, ein Hitproduzent, der auf Platten von Fats Domino oder Little Richard und Smiley Lewis nicht nur zu hören war, sondern diese maßgeblich prägte. Von New Orleans aus prägte Dave Bartholomew mit diesen Platten in den 50er Jahren nicht nur die einheimische US-Musikszene, sondern eben auch die auf Jamaika. Wir hören The Skatellites mit Chinatown von 1965. Genau wie Ornette Coleman, Albert Ayler, Pharoah Sanders oder Archie Shepp war Altsaxophonist Marion Brown aus Georgia auch irgendwann mal Anfang der 60er Jahre in New York City eingetroffen. Zu dieser Zeit hatte er ein abgeschlossenes Musikstudium und ein abgebrochenes Jurastudium vorzuweisen. Beides hatte er nach seiner Armeezeit in Japan angefangen. Auf den 1964 und 65er Sessions zu Fire Music von Archie Shepp und Ascension von John Coltrane war er dann auch zu hören und ist es natürlich immer noch. Im Dezember 1966 stand er dann für sein drittes Album im Studio, unter anderem mit Grachan Moncur III. An der Posaune und Beaver Harris an den Drums, um Archie Shepps Komposition West India zu vertonen. Mit Archie Shepp spielte Marion Brown immer mal wieder, unter anderem war er Teil der Besetzung für das Album Attica Blues von 1972, davon spielte ich ja auch schon, sowie der 1979er Big Band-Besetzung der Attica Blues Band. So, jetzt habe ich so oft den Begriff Blues erwähnt, dann wollen wir ihn auch mal gleich folgen lassen. Zuerst NST in Allen, danach Billy Boy Arnold. Just to hear me say, oh, that I love you, and you'd say you love me too. The way you acted lately is about to drive me crazy. You don't love me no more. You said you'd be my wife, oh, for the rest of my life. Now you want a divorce. You don't love me no more. The way you acted lately, it's about to drive me crazy. You don't love me no more. I know you got another guy, and that's the reason why. I ain't gonna let you be. I'll kill you before I set you free. We never had a fight till you come in late last night. You know, pretty baby, that ain't treating me right. The way you acting lately, it's about to drive me crazy. You don't love me no more. Mm-hmm. coming late last night. You know, pretty baby, that ain't treating me right. The way you act lately is about to drive me crazy. You don't love no more. I love you, baby, and I don't want nobody else. You know I need you, baby, and I want you for myself. You gonna make me kill somebody. Mickey Baker an der Gitarre und Lloyd Trotman, der Bassist, der später den bekannten Stand By Me Riff kreierte, und zwar auf der Originalaufnahme von Benny King, begleiteten Ernestine Allen 1953 auf Wanted, erschien auf King Records. Ihr bekanntestes Lied ist aber zumindest in Rock'n'Roll- und Rockabilly-Kreisen Fujiyama Mama, allerdings dort wohl in der Coverversion von Wanda Jackson. 11 Jahre später, da hatte Soul den Blues und Rhythm and Blues bereits den Rang abgelaufen, spielte der Mundharmonika-Spieler und Sänger Billy Boy Arnold mit einem seiner Brüder, nämlich Jerome Arnold, an der Bassgitarre You Don't Love Me No More ein, mit dabei an der Gitarre Mighty George Young und der Chess-Session-Pianist Lafayette League. Jerome Arnold stieg 1965 bei der Paul Butterfield Blues Band ein. Einen weiteren Bruder hörten wir schon bei Archie Shepp in dieser Ausgabe von Framatzen Musikalisches Fundbüro. Julio Finn alias Augustus Arnold, ebenfalls ein Mundharmonikaspieler. Eine weitere Folge dieser hörenswerten Musikreihe nähert sich dem Ende. Das war Framatz Musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gitarrenmusik aus den 50er Jahren ist das Genre, das ich noch nicht präsentiert habe. Fingerpicker Merle Travis, der viele Rockabilly-Gitarristen und natürlich noch mehr Country-Gitarristen beeinflusst hatte, nahm sich einen alten Jazz-Standard von 1921 vor, beziehungsweise einen Tin Pan Alley Hit, den danach viele Jazzer in ihren Repertoire integrierten. Da war er aber nicht der einzige. Fats Domino tat das ebenfalls ein paar Jahre später, allerdings in einer größeren Besetzung. Merle Travis reichte alleine seine Gitarre, er musste nicht mal singen. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Frank Matthias.